wie sie laufen lernten, ihre private Joggingstrecke und wie sie aussehen nach definitiv ein paar Bierchen zu viel, all das ist in Facebook künftig gut und übersichtlich aufgereiht in bunten Bildern. All das gehört schließlich zu ihrer Lebenschronik, sagt Facebook. Und muss es wissen, denn Facebook hat sich gut gemerkt, was sie im Laufe ihrer Online-Aktivitäten auf der Plattform so alles ausgestellt und von sich preisgegeben haben. Kommt also alles wieder ans Licht, eben in der Lebenschronik, die offiziell von heute an ihre Facebook-Seite, so sie eine haben, bestimmt. Das sorgt für Wirbel. Für die einen ist das schlichtweg der Untergang des Abendlandes und der letzte Schritt des Verlustes individueller Kontrolle der eigenen Daten im Netz. Die anderen sagen, oh prima, so ein gut geordnetes Album habe ich doch noch nie selbst gehabt und super, jeder meiner Facebook-Freunde kann es gleich sehen. Säuerlich Grundsatz verurteilen oder bedenkenlos bejubeln? Zwischen diesen beiden Polen wollen wir darüber sprechen, was da eigentlich genau passiert, und wollen sprechen mit Nicole Simon von der Enquete-Kommission des Bundestages Internet und digitale Gesellschaft. Schönen guten Tag. Guten Tag. Frau Simon, haben Sie Ihre Lebenschronik denn schon mal angeschaut? Ich habe sie sogar schon bearbeitet, Sachen hinzugefügt, Sachen weggenommen und gerade gestern Abend wieder eine Anwendung entfernt, die Dinge hinzufügen wollte. Heißt das, Sie haben Ihre Lebenschronik gleich geschönt? Nein, überhaupt nicht. Ich gehöre zu den Menschen, die schon von Anfang an nur die Dinge online stellen, von denen sie sich sehr sicher sind, dass sie notfalls auch in einer solchen Lebenschronik zu sehen sind. Da bin ich sicherlich anders als viele normale Menschen, die einfach nur ihre Bilder hochgeladen haben oder irgendwann Sachen eingetragen haben. Die müssen ein bisschen mehr nacharbeiten. Bei mir hat sich das darauf beschränkt, ein paar ganz elementare Sachen in der Vergangenheit hinzuzufügen, 4 oder 5, aber dabei habe ich es dann auch belassen. Scharf in der Kritik ist ja diese Lebenschronik, weil es heißt, es gibt einen Zwang. Es wird automatisch umgestellt, es wird dann alles sortiert, was man vielleicht schon guten Gewissens vergessen glaubte. Gibt es diesen Zwang? Tatsächlich ist man Facebook jetzt ausgeliefert als Benutzer? Ich verweise bei sowas immer gerne auf Peter Lustig, der auch gesagt hat, kann man mal ausschalten. Es bleibt einem ja jedem selber überlassen, ob man auf dieser Plattform unterwegs ist. Natürlich gibt es eine gewisse Art von Gruppendruck inzwischen auch von außen, das vielleicht zu tun. Aber die Dinge, die ich online gestellt habe, die waren schon immer zugänglich für meine Freunde. Es war vielleicht ein bisschen anstrengender. Wie Sie im Eingang auch schon gesagt haben, es ist ja auch vielleicht mal wohl sortiert. Und ich habe viele meiner Freunde gesehen, die angefangen haben, besondere Erlebnisse hinzuzufügen oder halt hervorzuheben. Hochzeitsbilder gehören ganz besonders mit dazu. Aber am Ende des Tages ist es tatsächlich so, dass man sich genau überlegen muss, was dort eigentlich steht. Und jetzt ein guter Zeitpunkt ist, sich zu überlegen, ob man vielleicht nochmal Tabula Rasa machen möchte, komplett alles neu anfangen möchte und einen neuen Facebook-Account anfangen möchte und den alten einfach dicht machen, damit man sich nicht die Mühe machen muss, all diese berühmten Fotos vielleicht oder Einträge beiseite zu schaffen. Aber von Freund zu Feind, um im Bild zu bleiben, gibt es womöglich nur einen kleinen banalen Klick? Die Leute glauben immer, die Dinge, die sie online stellen, sind so harmlos. Man muss schon ganz genau hingucken und sich überlegen, was könnte mein ärgster Feind, die böseste Person in meinem Umfeld, mir einen Strick daraus drehen von den Sachen, die dort reingestellt sind. Und glauben Sie mir, wenn man mal suchen geht, man findet bei jedem etwas. In solchen Fällen ist es tatsächlich so, dass man sich Gedanken in der Zukunft drüber machen muss, welche Informationen will ich von mir online haben und welche nicht. Und wir wissen ja auch, dass Facebook sehr gerne mal die Privateinstellungen ändert, sodass Dinge auf einmal sichtbar für mehr Leute als vorgesehen sind. Und da kann eben auch sehr, sehr schnell was passieren. Und ich glaube, jetzt ist eine gute Zeit, da wirklich mal reinzugucken. Denn dieser Zwang, den Sie angesprochen haben, Facebook stellt seine Oberfläche um. Das ist deren Recht als Firma, das zu tun. Und es ist mein Recht als Nutzer zu sagen, will ich das mitmachen oder nicht. Wenn ich es richtig weiß, kann man genau 7 Tage lang widersprechen, wenn man diese Lebenschronik nicht will. Ist das überhaupt rechtmäßig? Jedes andere Angebot, jeden Pullover, den ich kaufe oder bestelle, kann ich 14 Tage lang prüfen und vom Vertrag zurücktreten. Das ist ja eine sehr, sehr kurze Frist. Ja, und die Aussage ist nicht genau, ob es nun wirklich so ist, dass Sie bewusst sozusagen online gegangen sind, damit Sie diese 7 Tage haben zum Überarbeiten, oder ob das Ihnen vielleicht auch passiert, wenn Sie einfach nur kurz, wie ich gerade eben hier im Außenstudio eingecheckt sind, dann war ich auch auf Facebook online, kann jetzt sozusagen Facebook sagen, Sie waren online, jetzt haben Sie 7 Tage Zeit. Wenn ich das nicht unbedingt sehe von meinem Handy, verpasse ich diese 7 Tage vielleicht auch. Ich bin kein Anwalt, deswegen kann ich die Frage nicht beantworten. Der Punkt ist nur, wenn Sie Facebook weiter nutzen wollen, kommen Sie um Timeline nicht herum. Deutschlandradio Kultur, wir sprechen mit Nicole Simon über Facebook, das den Nutzern eine Lebenschronik ja eigentlich nicht anbietet, sondern aufdrängt. Die Benutzerseite wird entsprechend gestaltet, automatisch. Frau Simon, warum lohnt sich das eigentlich für Facebook? Das ist ja auch für die Firma ein Aufwand, das zu betreiben. Facebook möchte natürlich so viele Informationen wie möglich von Ihnen haben, damit Sie einschätzen können, sind Sie verheiratet, was kaufen Sie gerne, welche Artikel lesen Sie gerne, denn zusammen mit Timeline, das ist ja nur dieses Fotoalbum, wie Sie das genannt haben, was sichtbar geworden ist, kommt ja noch viel, viel mehr mit dazu. Die Bilder, das ist natürlich immer das Plakativste, aber auch die einzelnen Einträge, das ist ein Teil davon, der größere Teil ist aber die Erweiterung des Like-Buttons, des Gefällt-mir-Buttons auf den Webseiten. Es können jetzt einzelne Anwendungen geschaltet werden von den Betreibern da draußen. Wenn ich zum Beispiel einen Artikel lese, dann wird automatisch auf meine Timeline hinzugefügt, Nicole Simon hat diesen Artikel gelesen oder hat diese Musik angehört oder ist jetzt gerade in diesem Ort. Und diese zusätzlichen Sachen sorgen dafür, dass natürlich die Datenkrake Facebook noch viel, viel mehr Informationen von mir bekommt, als sie sowieso schon gehabt hat. Und damit, je dichter ein Profil ist einer Person, desto besser kann man das natürlich auch für Werbezwecke ausnutzen. Wobei, da haben wir nicht Tage zur Verfügung, um darüber zu reden. Die Kurzversion ist, je mehr Informationen ich einstelle, desto besser kann man mich targeten und das hat Vorteile und es hat natürlich noch eine ganze Menge Nachteile. Dann machen wir es mal konkret. Wenn ich auf Facebook, sagen wir, einer Freundin maile, ich hätte so gern ein Kind und irgendwie klappt das nicht so richtig, kriege ich dann künftig Werbung für künstliche Befruchtung und Babynahrung? Wahrscheinlich nein, aber das liegt eher dran, dass es mein Eindruck ist, dass der Algorithmus von Facebook herauszufinden, wie gut sie sind, einfach nur schlecht ist. Wenn sie im Vergleich dazu Google nehmen, würden sie es auf Google schreiben, sind die Chancen sehr groß, dass sie das bekommen. Sie bekommen momentan diese Antworten eigentlich eher, ich auch in meinem Alter, weil man auf einfache Daten wie Alter oder Frau zur Verfügung geht. Ich frage mich, also ich kriege auch schon die Anzeigen, hier jetzt nette Männer treffen, solche Sachen gibt es schon. Aber ja, das, was Sie beschrieben haben, ist genau möglich, mit allen negativen Seiten auch dazu. Ich habe einen Bekannten neulich gesehen, der hat ein falsches Alter eingegeben, der hat Angebote bekommen, planen Sie jetzt Ihr Begräbnis? Und ja, diese Auswertung der Nachrichten und die Auswertung Ihrer Aktivitäten ist die eine Seite. Die andere Seite, mit der Facebook Geld verdient, ist ganz klar, wenn Sie irgendwann gesagt haben, ich finde es toll bei Café XY und das Café will Werbung machen, dann dürfen die Ihre Statusmeldung verwenden, um damit Werbung zu machen. Ist es dann nicht längst so weit, dass die Datenkrake einen auch schon verschlungen hat? Denn dass sich nun jeder bei jeder Mitteilung so viel Gedanken macht, wen das wieder erreicht, wohin das weiterverkauft werden könnte, das ist ja wohl schlicht nicht realistisch. Ist es auch nicht. Es gibt einen Artikel, den ich im letzten Jahr gesehen habe, von einer amerikanischen Kreditkartenfirma, die gesagt hat, wir wissen normalerweise 2 Jahre, bevor die Ehepartner das wissen, dass eine Scheidung ansteht aufgrund des geänderten Kaufverhaltens, was in einem solchen Fall stattfindet. Ich glaube, wir sind auf einem Weg als eine Gesellschaft, und das ist sehr schwierig, wo wir eine Zukunft vor uns haben, wo wir uns ganz bewusst entscheiden müssen, wollen wir das oder wollen wir das nicht. Ich glaube nicht, dass wir es zurückdrehen können. Ich glaube nur, dass wir in die Zukunft können und mehr davon machen können. Wir müssen uns aber bewusst werden, was es bedeutet. Ich gebe Ihnen ein Beispiel. Als die Röntgenstrahlen erfunden worden sind, hat man erstmal nur die Vorteile gesehen. Und es hat eine ganze Weile gedauert, bis man festgestellt hat, dass zusammen mit Röntgenstrahlung auch eine ganze Menge Nachteile kommen. Man hat Vorsichtsmaßnahmen dafür erfunden. Wenn Sie heute geröntgt werden, dann gibt es eine ganze Reihe von Vorsichtsmaßnahmen, damit Ihrer sonstigen Gesundheit nichts geschieht. Und diese Art von vergleichbarer Sache müssen wir auch für Facebook und Co. machen. Es ist ja nicht nur so, dass es Facebook ist. Es sind ja auch all die anderen Anbieter, die da draußen sind. Ich gehe davon aus, dass ein Großteil der Hörer vielleicht sich auch noch an die Volkszählung erinnert. Was man damals abgefragt hat, ist kindisch dagegen von dem, was man heute freiwillig alles preisgibt. Ich wollte gerade sagen, was hat sich denn da gesellschaftlich verändert, wenn ich an die Volkszählung vor, ja, mittlerweile doch gut 20 Jahren denke? Da gab es lange Diskussionen, ob man denn öffentlich sagen sollte, wo man wohnt. Heute gibt es diese Diskussionen in Bezug auf Ämter immer noch gerne, aber in Bezug auf so eine Plattform sind zumindest sehr viele von uns so dermaßen freigebig und geschwätzig, dass einem eigentlich nur Angst und Bange werden kann. Oder sehen Sie das ganz neutral und sagen, naja, wer es gibt, der muss es eben in Kauf nehmen, dass es benutzt wird? Wenn ich einen schlechten Tag habe, dann tue ich das so. Nein, ich bin natürlich sehr, sehr vorsichtig mit dem, was ich zur Verfügung stelle. Und selbst bei mir kann man mehr als genug Sachen rauslesen. Sie haben es in einem Eingang schon sehr schön beschrieben. Entweder wird es jubilierend gesagt, alles wird gut, oder es wird halt eben total verteufelt. Und es ist weder noch. Wir müssen einen Mittelweg ganz klar dafür finden. Und also gerade auch was Eltern anbetrifft, das fasziniert mich immer wieder, wie viele Eltern überhaupt keine Ahnung haben, was ihre Kinder dort tun. Und da sage ich, hallo, Aufsichtspflicht. Und kann man da mal Fürsorgepflicht auch mit hineinbringen? Wir müssen uns Lebensaktive alle damit auseinandersetzen. Jeder, der will oder nicht, muss sich darüber Gedanken machen, was es bedeutet, selbst wenn er nicht bei Facebook ist, trägt ja Facebook Daten auch mit über die Webseitenbetreiber. Das ist ja auch eine Diskussion mit dem Datenschutz. Entschuldigung, wenn ich unterbreche, wie ist dieser Mittelweg, den Sie ja letztlich einfordern, dieses selbstverantwortliche Benutzen, wie ist das überhaupt noch gangbar? Die Sachen sind doch drin. Und wenn jetzt jemand ja entweder sich in dieser Oberfläche schlicht verliert oder eben auch diese 7 Tage verpasst, dann sieht man von jedem die Babybilder und die blöden Aussagen, die man vor 15 Jahren gemacht hat und die Rechtschreibfehler und all das. Das ist doch dann Fakt. Das ist Fakt, aber zur gleichen Stelle, wenn Sie, wie Sie es gerade beschrieben haben, sagen, aber das ist dann doch da, dann ist mal eine Antwort, dann lernen Sie doch bitte endlich mit den Werkzeugen umzugehen, weil auch wenn, das ist eine andere Diskussion, Facebook, wenn Sie einen Account löschen, ihn nicht komplett löscht, Sie können das von jetzt auf gleich vor allen Ihren Freunden verstecken, die Möglichkeiten sind da. Sie können von jetzt auf gleich alles abschalten, sodass es nach außen nicht mehr sichtbar ist. Aber das ändert nichts an der Frage, was machen Sie dann in der Zukunft mit den Daten, die Sie online stellen? Auch da werden Sie diese Frage aber benutzen können. Ist der Mittelweg, ich habe keine Antwort für Sie, wie der Mittelweg aussehen kann. Ich kann nur eine Sache sagen. Ich möchte, dass ich persönlich, nicht, dass ich das für andere möchte, ich möchte, dass die Maschinen, wie ich das immer nenne, mehr von mir wissen. Ich möchte, dass mein Leben einfacher wird. Ich möchte, dass mehr Automatismen da sind, sodass ich nicht mehr so viel händisch machen muss und selber machen muss. Sie haben den Vergleich gefragt mit von vor 30 Jahren, wie das da war. Ich möchte, dass diese Technik, die heute da ist, viel, viel mehr für mich anstellt, aber zu einem gewissen Maß muss ich dann auch der Maschine meine Daten geben. Nur ich will sie der Maschine geben. Ich will sie nicht unbedingt meinen Freunden zeigen, was ich gestern gemacht habe oder meinetwegen auch vor 15 Jahren, sondern ich möchte, dass die Maschine das weiß und damit verantwortungsvoll umgeht. Und das ist dann das nächste Problem, weil die Maschine sitzt höchstens in Amerika und die haben ganz andere Vorstellungen von Datenschutz. Ich glaube, dass die Quintessenz aus dem, was jeder sich vielleicht jetzt damit beschäftigt sein muss, man muss sich aktiver damit auseinandersetzen, man muss Verantwortung für seine Daten übernehmen und sich überlegen, was man dort tut. Nicole Simon von der Enquete-Kommission des Bundestages Internet und digitale Gesellschaft zum Angebot, das keins mehr ist, weil es wird gemacht. Facebook schaltet jetzt die Lebenschronik seiner Benutzer frei. Ich danke Ihnen, Frau Simon. Herzlichen Dank. Deutschland.